senke meinen Kopf, abgeschlossen mit meinem Schicksal, laufe ziellos auf dem Turn, ohne Hoffnung geht es bergab. Dämonen befallen mich nach seit Wochen kaum geschlafen, weil Schatten ohne Gnade nach meinem Leben auf der Jagd sind. Block Stories, mein Vertrauen wurde gefickt, meine Seele unterstützt vom Teufel im Genick, reite ich auf meinem Pfad. Ich hab keine Freunde, nur Familie seit Jahren, dieselben Jungs wie heute. Hab mein Ziel noch vor Augen, setze Hoffnung in mein Glaube, ich kann niemanden mehr trauen, bin gefickt von diesen Frauen. Nur Ratten da draußen haben den Codex nicht im Blut, nur im Rudelkampf bereit, Kopf runter in der Hood. Was jetzt hält, sind echte Werte, ich bin broke und ohne Geld, doch hab mein Herz am rechten Fleck, steh mit den Jungs, wo seiner fällt. Triple Kill, 141, Dirty Hands, das ist Berlin, MEK 030, zieh für die Brüder in den Krieg. Paragraph 31, weiß das Kugel nicht durch 7, 1312, Kopf runter, Hände heben. Selbstjustiz lautet unser eigenes System, du hast Schweigepflicht, wenn du vor dem Richter stehst. Paragraph 31, heißt das Kugel dich durch 7, 1312, Kopf runter, Hände heben. Selbstjustiz lautet unser eigenes System, du hast Schweigepflicht, wenn du vor dem Richter stehst. Sie es fliegen Projektile von der Rückbank im Benz. Auf unter 1% wird euer Glückrad geschätzt. Auf Scheißnoten Blei spucken, wir hinterlassen Fleischwunden. Psychische Probleme, dicker genug für eine Kleingruppe. Kronzeugen, Kugelhagel, es wird im Blut gebadet. Denn durch dein Verratusnitch hast du unserem Ruf geschadet. Gut rentabel, such Signale, denn gerade ruht die Klage. Ich hatte geschwiegen, Bastard, doch da standest du nicht gerade. Drugs tief in den Manteltaschen, kriminelle Machenschaften. Redet deine Bitch bei den Bullen, kriegt sie schnelle Backenklatschen. Grundlose Angst, einfach mundtot gemacht. Denn Schrotzhalfen durchlöchern deinen Brustkorb, du Spaß. Deine Lügen und Verrat führt ihn zu mir klar, keine zweite Chance, du Bastard. Bei den Prüfungen versagt. Triple Kill 141, Dirty Hands, das ist Berlin. MEK 030, zieh für den Brüder in den Krieg. Paragraph 31, heißt das Kugel dich durch 7. 1312, Kopf runter, Hände heben. Selbstjustiz lautet unser eigenes System, du hast Schweigepflicht, wenn du vor dem Richter stehst. Paragraph 31, heißt das Kugel dich durch 7. 1312, Kopf runter, Hände heben. Selbstjustiz lautet unser eigenes System, du hast Schweigepflicht, wenn du vor dem Richter stehst.